Drei Songs 1954, Hörspiel von David Sehn-Meyerowitz. Warum Sie? Du bist mir aufgedrückt worden. Ich kenne Sie doch kaum. Naja, als ich zum letzten Mal nachgeschaut habe, war ich vermutlich dein Großvater. Ich habe Sie aber nicht mehr wiedergesehen, seit ich... 4 Jahre alt ungefähr. Warum muss ich jetzt bei Ihnen bleiben? Das habe ich mir nicht ausgesucht, Lukas. Deine Mutter und dein Vater haben was zu regeln. Sagen Sie schon. Sie lassen sich scheiden. Nun, sie nehmen sich ein paar Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Darum musst du bei mir bleiben. Oh, ungerecht. Wieso? Weil sie alt sind. Wie die Berge. Fast deine Leiche. Da ist was zu essen im Kühlschrank, glaube ich. Wir essen nur vegan. Vegan? Was ist das? Nichts vom Tier. Aha. Nun, da ist noch Pizza übrig, vielleicht. Da sind Eier in der Kruste. Vermutlich. Egal, ich brauche gar nichts zu essen. Und was brauchst du? Meine E-Mail checken. Wo ist Ihr Computer? Computer? Kein Computer? Wie sind Sie denn überhaupt betriebsfähig? Batterien. Man muss mich von Zeit zu Zeit wieder aufladen oder an eine Steckdose anschließen. Dann können Sie laufen und reden. Vielleicht sogar denken. Wer weiß. Das ist hier die Routine. Ich stehe jeden Morgen 7 auf, egal was ist. So ist es, seit ich vor ungefähr 30 Jahren meine Tochter zur Schule bringen musste. Dann tue ich das Croissant zum Aufwärmen in den Backofen und nehme in der Zeit ein Bad. Auch wenn ich keine Haare mehr habe, benutze ich jeden Tag Shampoo. Wenn ich fertig bin, esse ich mein Croissant und steige auf mein Trainingsrad, das meinen Blutdruck niedrig hält. Und weil mich das langweilt, lese ich beim Radeln einen Krimi. Dann rasiere ich mich, auch wenn sich niemand darum schert, ob ich es tue oder nicht. Warum fahren Sie kein normales Fahrrad? Kann ich nicht. Quatsch, jeder Mensch kann Rad fahren. Außer mir. Wieso denn? Frag nicht. Warum erzählen Sie mir von Ihrer Routine? Ich erwarte von dir, dass du sie respektierst für die paar Tage, die du hier bist. Sie sind mit Ihrer Routine längst fertig, bevor ich überhaupt die Augen aufmache. Aber du stehst normalerweise früh 7 auf, um zur Schule zu gehen, oder? Ich gehe nicht mehr zur Schule. Seit 2 Jahren, da haben Sie mich aus der Schule rausgenommen. Warum? Die war für meine Fähigkeiten nicht anspruchsvoll genug. Die Schule? Und jetzt? Privatlehrer. 3 Stunden am Tag, dein Unterricht übers Internet. Vermisst du das nicht, die Schule? Öffentliche Schulen sind Hirnwäsche. Wirklich? Wer sagt das? Das hab ich gerade gesagt. Wie wär's mit einem Schachspiel? Keine Spiele, wo es ums Gewinnen geht. Aha. Nicht mal Fußball? Ich spiele in einer Juniorenliga, wo sie keine Punkte zählen. Warum spielst du dann überhaupt? Um mich körperlich fit zu halten, mein Sozialleben zu haben. So, so. Gehst du mit Mädchen? Nicht bevor ich 14 bin. Warum 14? Weil ich dann sexuell bewusst genug sein werde, um abschätzen zu können, was es bedeutet, mit Mädchen zu gehen. Irgendwelche Hobbys? Ist das ein Verhör? Ich würde es lieber ein Sondierungsgespräch nennen. Warum Sondierung? Nun, wir kennen uns kaum. Du kannst mich auch sondieren, wenn du willst. Für einen 12-Jährigen gehört es sich nicht, jemanden so uralt wie sie auszufragen. Wirklich? Warum nicht? Ich sollte Ihnen nur zuhören und es in mich aufnehmen. Wenn ich mehr Erfahrung habe, kann ich angemessen auf das reagieren, was Sie sagen, und Ihnen Fragen stellen. Oh, wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Warum fragen Sie das? Nur, mein Freund, ich wollte wissen, ob du auch manchmal selber denkst. Tut mir leid, ich habe keinen Fernseher. Nein, es tut mir nicht leid, dass ich keinen habe, nur... Ich sehe sowieso nicht fern. Es ist... Nein, sag mir nicht, was es ist. Die Parteilinie hierzu kann ich mir denken. Aber da sind jede Menge Schallplatten. Darfst du... Ich meine, was für... Nein, das ist ein Verhör, oder? Was ich nur sagen will, bediene dich. Haben Sie auch Kopfhörer? Kopfhörer? Ich will Sie nicht stören. Ich konnte meinen MP3-Player nicht mitbringen. Und wenn ich Ihre Musik laut höre, dann stört das. Zusammen Musik hören ist doch vielleicht auch ein sozialer Akt. Meinst du nicht? Matthias wollte nicht, dass ich herkomme. Weil ich uralt bin? Weil sie Ideen haben, die nicht mit unseren Methoden der Kindererziehung im Einklang sind. Unsere? Wirklich? Was mache ich denn mit Kindern? Sie fressen? Sie glauben nicht an Disziplin. Darum war Marianne auch das unsoziale Wrack, das sie war, bevor Matthias sie gefunden hat. Unsoziales Wrack? Meine Tochter! Hat Matthias das gesagt? Aber er hat dich trotzdem hergeschickt. Unter Protest. Sobald sie eine gemeinsame Lösung für ihr Problem gefunden haben, kommen sie mich herausholen. Rausholen? Hör mal, mein Freund. Ich bin nicht ihr Freund. Naja, was immer du auch bist, du bist jedenfalls hier nicht im Gefängnis. Ich bin schon oft weggelaufen. Na, das ist endlich mal eine gute Nachricht. Bist du weit gekommen? Soweit ich ohne Fahrgeld kommen konnte. Kriegst du denn kein Taschengeld? Nicht, bis ich 14 bin. Bis dahin kann ich den Wert von Geld noch nicht einschätzen. Hier. Was ist das? Geld. Was soll ich damit? Weit genug irgendwo hinkommen, wenn du das nächste Mal wegläufst. Hier, das sind meine Schallplatten. Das ist Platzverschwendung. Da ist Musik drauf. Unergonomisch. Auf meinem MP3-Player ist auch Musik. Aber sie ist virtuell. Nimmt keinen Platz weg. Ich mag aber diese Platten um mich haben. Sie sind ein Teil meines Lebens. Schon immer gewesen. Und was ist das hier? Shellacs. Vorsicht! Zerbrechlich. So ein schweres Teil? Da sind nur noch ein paar wenige übrig. Vorsicht! Warum bewahren Sie sie auf? Weil mein Alkoholikervater seine zerstört hat und ich will nicht so enden wie er. Wenn sie tot sind, wird Marianne sie sowieso in einen Müllcontainer schmeißen. Meine Routine? Das erste am Morgen, ich stehe gar nicht auf. Später checke ich meine E-Mails, danach gehe ich im Park joggen und höre dabei World Music auf meinem MP3-Player. Auf dem Heimweg gehe ich in die Veganbäckerei und hole Brennnesselscones und Tofu-Butter fürs Frühstück. Und dann kommt mein Privatlehrer und der Spaß ist vorbei. Gehst du je ins Kino? Im letzten Jahr waren wir auf dem Festival von zeitgenössischen tibetanischen Filmen. Ja, kann ich noch was für dich tun, bevor ich ins Bett gehe? Ein Teppich. Ein Teppich für... Für meine Meditationsstunde. Was ist hier los? Ich höre Platten. Stell das ab. Hey, ich höre zu. Abstellen. Wo zum Teufel hast du die gefunden? Die waren hinter den anderen versteckt. Ich hatte sie fast vergessen nach so vielen Jahren. Sie sahen anders aus als die anderen. Darum. Das sind Demo-Platten. Demos. Fass die nie wieder an. Niemals, hörst du? Schon gar nicht, um sie zu hören. Wer will die schon anfassen? Die sind scheußlich. Schlimmer als scheußlich. Jedes Jahr fahren wir eine Woche, immer an denselben Ferienort. Und warum? Marianne will das so. Warum nennst du sie immer Marianne? So heißt sie. Nicht Mutter oder Mama? Wir sind auf Namensbasis. Da gibt es keine Missverständnisse. Ach so. Und warum will sie nicht woanders hin, statt immer zu demselben Touristenort? Fragen Sie sie. Sie ist Ihre Tochter. Meine Tochter hat als Kind die ganze Welt gesehen. Nichts wurde ihr vorenthalten, nicht einmal Sachen, die man ihr besser vorenthalten hätte. Und jetzt sitzt sie mit immer denselben Langweilern in immer demselben Touristenkaff. Und ist nur noch vegan. Broken arrow has broken my weary heart in two. And now I'm all alone dreaming, dear, of you. Meine, ich hätte dir verboten, diese Platten zu spielen. Das haben sie. Ja, warum dann? Weil sie mir es verboten haben. Was natürlich der beste Grund ist. Das muss ich dir zugestehen. Aber jetzt stell das ab. Tue ich nicht. Wenn es dir stört, müssen sie es selber abstellen. Aber dann schalte ich es einfach wieder an. Das ist gut. Ausgezeichnet. Dein uralter Großvater wäre stolz auf dich. Na gut, er ist stolz auf dich. Gratuliere, Junge. Aber warum müssen wir uns damit foltern? Was ist das? Drei Songs von 1954. 1954? Wow. Prähistorisch. Eiszeit. Warum schmeißen Sie sie nicht einfach weg, wenn Sie sie so hassen? Das habe ich jahrelang versucht. Ich habe sie in die Mülltonne getan. Aber in der Nacht, wenn ich nicht hinschaue, kriechen sie ins Haus zurück, schlüpfen in ihre Plattenhüllen und schlafen wieder ein. Die Gitarre ist völlig verstimmt. Nicht nur die Gitarre. Wer singt das? Na, sagen wir mal, der Großvater. Ihr Großvater? Deiner. Fünf Tage. Die nehmen sich wirklich Zeit. Sie lassen sich vom Swami beraten. Swami? Ob sie sich scheiden lassen? Natürlich. Natürlich? Der hilft uns bei allen Entscheidungen. Entscheidet er auch Sachen, die dich betreffen? Warum nicht? Und du bist damit einverstanden? Ich muss warten, bis ich 14 bin, bevor ich widersprechen kann. Heute früh bin ich wieder mit einem anderen Popsong im Kopf aufgewacht. Aus meiner Epoche. Jeden Tag ist es ein anderer Song. Und ich weiß einfach nicht, warum gerade dieser Song an diesem Tag. Weil Sie einen DJ im Kopf haben, der alle Songs aus Ihrem ganzen Leben als Schleife abspielt. Es hängt nur davon ab, wann Sie aufwachen, an welchem Tag. Und der Song läuft dann schon, wenn Sie zu Bewusstsein kommen. Verstehe. Ein Jammer, dass Sie kein Fahrrad haben. Ich könnte eine Runde drehen. Im Keller steht eins. Ich dachte, Sie können nicht Radfahren. Kann ich auch nicht. So was gibt's nicht. Doch. Wieso? Naja, weil ich Angst habe. Und warum bewahren Sie denn ein Fahrrad im Keller auf? Tja, ich bin mal gestürzt und habe mir dabei die beiden Vorderzähne ausgeschlagen. Vor über 50 Jahren. Und seither habe ich Angst, draufzusteigen. Aber das Fahrrad lässt nicht zu, als Müll weggeschmissen zu werden. Es hält die Stellung und fordert mich heraus, wie alles andere aus 1954. Ich bin als wandernder Sänger bekannt. Singe mein Liebeslied, wo immer ich bin. Man sagt, ich habe die ganze Welt bereist. Im Regen und im Schnee. So, das reicht für heute. Stell das ab, ich bitte dich. Nein, erzählen Sie mir mehr. Das ist ein Albtraum. Meine Mutter war überzeugt, dass ich diese Songs verkaufen könnte. Sie brachte mich in ein Studio, wo Demoplatten aufgenommen wurden, die man dann an Schallplattenfirmen schicken konnte. In der Hoffnung auf eine Nummer 1 auf der Hitliste. Durch das Glasfenster der Aufnahmekabine konnte ich die Techniker sehen, die sich die Ohren zuhielten und so taten, als müssten sie sich übergeben. Damals gab es viele Teenager-Stars, aber ich war natürlich noch zu jung dafür. Ich hatte noch keinen Stimmbruch. Ihnen fehlt es an Testosteron. Was? Ihr Körper produzierte noch zu wenig Testosteron und Ihre Testikel waren noch nicht ausgewachsen. Sie hätten noch ein Jahr warten sollen. Aha. Ist es möglich, dir persönliche Fragen zu stellen, ohne dass du das als Verhör nimmst? Da ist so viel, das ich gern über dich wissen möchte. Warum denn jetzt auf einmal? 8 Jahre haben wir nichts von Ihnen gehört. Vielleicht bin ich selber überrascht. Ich öffne einen winzigen Spalt im Dach meines Bunkers und spähe raus. Vielleicht kommt ein streunendes Tier vorbei oder ein Wohnwagen von Zigeunern. Vielleicht sogar du. Liegt Ihnen wirklich was dran? Keine Ahnung. Es ist mir ziemlich fremd, mich überhaupt mit jemandem zu unterhalten. Ich weiß nicht, wo sowas hinführt. Na gut, entscheiden Sie. Oder bleiben Sie in Ihrem Bunker. Seit er hier ist, habe ich vergessen, wie man schläft. Ganz allein seine Anwesenheit hält mich wach. Allein das Wissen, dass da ein anderer innerhalb dieser Wände ist. Wie viele Jahre ist das her? Schon seit Jahrzehnten war hier nicht einmal eine Katze, nicht einmal ein Übernachtungsgast. Erst wenn ich mir irgendwie einreden kann, er sei gar nicht hier, gelingt es mir, ein wenig Schlaf zu finden. Ich habe dich letzte Nacht durch die Wände weinen gehört. Ich weine nie, kann nicht sein. Vielleicht waren sie es selber. Ich? Sie machen lauter Geräusche in der Nacht, die mich wachhalten. In hohen Tönen atmen, schreie wie in einem bösen Traum, keuchen und pfeifen. Sie haben sich wahrscheinlich selber gehört und jetzt beschuldigen sie mich. Wenn ich sage, du hast geweint, ist das eine Beschuldigung? Sie versuchen, mich in ein schlechtes Licht zu rücken. Warum sollte ich das tun? Weil sie vor 8 Jahren abgehauen sind und jetzt Gründe dafür suchen. Zum Beispiel? Sie denken, Kinder weinen, sie stören meinen Schlaf. Ich habe gut daran getan, sie zu verlassen. Sie wissen nicht mal, dass ich eine kleine Schwester habe. Wusste ich nicht. Niemand hat es mir gesagt. Noch jemanden, den Sie aus Ihrem Testament streichen können. Testament? Ariane sagt, Sie würden uns alle aus Ihrem Testament streichen. Ich habe gar kein Testament gemacht. Nicht einmal daran gedacht. Was immer ich vielleicht mal besessen habe, habe ich verkauft oder verschenkt. Es gibt nichts außer dem, was du vor dir siehst. Ein paar Bücher und Platten aus alter Zeit, die niemand haben will. Schade, das ist nicht viel. Nur Krümel. Und was würdest du erben wollen, wenn du könntest? 3 Songs von 1954. Dann könnte ich sie persönlich zerschmettern. Wann wirst du mich endlich duzen? Niemals. Sagst du sie zu allen Erwachsenen? Nein, wir duzen alle Leute. Wer ist wir? Ariane, Matthias und ich. Haben sie das für dich entschieden? Der Swami hat es uns geraten. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Menschen. Wir sind alle in jeder Hinsicht gleich. Also kann es in dieser Welt kein Du und Sie geben. Und warum bin ich dann deine Ausnahme? Weil die so weit weg sind, als ob sie gar nicht da wären. Broken arrow has broken my weary heart. Worum geht's in dem Song? Ich verstehe die Worte, aber den Inhalt nicht. Tja, Liebe oder sowas in der Art. Sie singen von Liebe? Was ist daran so komisch? Sie lieben doch niemanden. Wie geht der Text? Amor schoss einen Pfeil direkt in unsere Herzen. Da schworen wir uns, dass wir niemals auseinandergehen. Doch jetzt gehe ich allein durch breite und enge Straßen. Nur wegen eines zerbrochenen Pfeils. Seltsam. Der Text ist völlig banal, nicht wert, ein zweites Mal gehört zu werden. Selbst die Akkorde sind die gleichen wie bei 95% der Songs in jener Zeit. Aber 1954 konnte ich über Liebe singen, ohne irgendwas darüber zu wissen. Ich muss hier raus. Bei Marianne und Matthias ist alles gleich. Sie essen das Gleiche, mögen die gleichen Filme, tragen gegenseitig ihre Kleidung. Wenn einer ein Buch ausgelesen hat, gibt er es dem anderen. Vielleicht denken sie deswegen an Scheidung. Weil sie perfekt zusammen sind? Genau. Ich kann mir vorstellen, dass sie inzwischen sogar ähnlich aussehen. Das ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt, wo sie es sagen, stimmt es vielleicht. Das passiert bei Paaren, die viele Jahre zusammenleben und den Kampf, Individuen zu bleiben, aufgegeben haben. Vielleicht haben sie die karmische Harmonie. So nennt der Swami das? Der Swami ist gegen Konflikt und Meinungsverschiedenheiten. Jeglicher Art? Alles ist in der Kosmologie schon für uns entschieden. Wozu dann eine eigene Meinung haben? Und hast du eine Meinung dazu? Ich habe gerade gesagt... Nein, ich will nicht wissen, was der Swami schwafelt, welchen Unsinn Matthias und Marianne schlucken. Ich frage, was du darüber denkst. Wenn ich 14... Du kannst doch nicht warten, bis du 14 bist, um einen Gedanken über irgendwas zu haben. Verdammt nochmal. Jetzt haben sie mich schon zweimal unterbrochen. Und? Jemanden zu unterbrechen, ist eine Verletzung seiner Bürgerrechte. Ich will mit dir reden, Lukas, und nicht mit einem dressierten Papageien. Als ich 12 war, fing ich an, mich in der Welt zu behaupten. Als Sie 12 waren, haben Sie doofe Songs mit doofen Texten geschrieben, die keiner hören wollte. Als Sie 12 waren, waren Sie auf dem Weg, der zu werden, der Sie heute sind. Langweilig, egoistisch, kinderfeindlich. So, was wäre in deiner Familie jetzt das korrekte Protokoll nach einer Auseinandersetzung, wie wir sie gerade hatten? Entschuldigt man sich oder was? Zu Hause muss man das immer machen, aber ich habe keine Lust, mich jetzt zu entschuldigen. Ich nämlich auch nicht. In ein paar Tagen bin ich hier weg und muss nicht mehr an sie denken. Na, da hast du aber Glück. Sie auch, damit sie uns diesmal endgültig vergessen können. Ich war in China. Ich war in Peru. Wo immer ich auch bin, ich denke an dich. Es ist den Aufwand nicht wert, über den Text zu reden. Mindestens sind sie in dem Song aufrichtig. Aufrichtig, bitte dich. So einfach Mist. Wenn man ihn 5 oder 6 Mal gehört hat, kriegt man ein Gefühl dafür. Sag mir bloß nicht, dass du das magst. Nein, natürlich nicht. Aber die Stimme ist mir vertraut. Ich kann sie auf der Platte hören. Das ist vor fast 60 Jahren gewesen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das die Stimme eines Fremden ist. Wie ein Alien? Alien? Ja, genau, ein Alien von 1954. Aber sie sind es noch immer. Sie können ihn einfach nicht loswerden, den Alien. Würdest du nicht selber gerne Songs schreiben? Die Fähigkeit habe ich nicht. Nun, die hatte ich eindeutig auch nicht, aber das hat mich nicht gehindert. Spielst du ein Instrument? Noch nicht. Noch nicht? Erst soll ich Noten lesen lernen. Wenn ich die Noten auf einer Partitur perfekt beherrsche, kann ich anfangen zu spielen. Nicht bevor ich mindestens 14 bist. Ja, ja, ja, ja. Wie wär's mit einem Schlückchen Schnaps? Sie wollen mir Alkohol geben? Warum nicht? Könnte dich ein bisschen lockern. Und mich auch. Wissen Sie, was Marianne dazu sagen wird, wenn sie das erfährt? Warum sollte sie das erfahren? Weil ich es ihr sagen würde. Du hast keine Geheimnisse vor ihr? Ich bin 12. Warum hätte ich Geheimnisse? Gerade weil du 12 bist, verdammt nochmal. Endlich bin ich dir begegnet. Endlich wusste ich, dass du mein bist. Siehst du es denn nicht? Du bist die Einzige für mich. Was ist das für eine Sprache? Bap, bap, bap. Du-wap. Du-wap? Du-wap. So haben wir das genannt. Damit konnte man Musik machen, ohne Wörter zu benutzen. Wir waren damals nicht so anspruchsvoll. Da war keine Botschaft dahinter. Die Lieder waren nichts als Du-wap. Hörst du ja. Den Song hier mag ich beinahe. Was hast du gesagt? Wenigstens tut der Alien nicht so, als ob, wie in den anderen Love-Songs. Er erzählt keine langweilige Geschichte, die jeder schon 10.000 Mal gehört hat. Er singt aus vollem Herzen. Erbärmlich. Na und? Er muss noch lernen. Muss es nächstes Mal besser machen. Nun, leider hat er das nicht getan. Wieso? Vermutlich hat ihn niemand angespornt. Er hätte sich selber anspornen sollen. Und wenn Sie mit dem, was Sie jetzt im Leben wissen, die 3 Songs für 1954 neu schreiben könnten. Ich weiß nicht, ob ich heute mehr weiß als damals. Könnten Sie jetzt einen Love-Song schreiben? Nicht, ohne dass mein Leistenbruch wieder aufbricht. Soll das denn heißen? Soll nichts heißen, nur ein geistloser Witz, glaube ich. Sie finden immer einen Umweg um das, was Sie eigentlich sagen wollen. Nun, mag sein. Ich bin so ein Hintertür-Typ. Dafür werden die Leute Sie nicht mögen. Tun Sie nicht und haben es nie getan. Words can explain how much I love you. Oh, that I always will. diesem Song klingen Sie wie ein Mädchen. Davon haben wir doch schon gesprochen. Ich war noch nicht im Stimmbruch. Ist doch keine Kritik. Wir alle haben männliche und weibliche Anteile in uns. Ist das Swami-Weisheit? Warum reden Sie immer von ihm in diesem Ton? Weil ich, um ehrlich zu sein, Swamis aus tiefster Überzeugung nicht leiden kann. Auch keine Imams oder Rabbiner oder Päpste oder Psychoanalytiker oder irgendwen, der meint, für mich entscheiden zu können, wie mein Leben zu leben sei. Oder deins. Ich bin zu jung, um selber für mich zu entscheiden. Ja, das ist, was die Swamis und die Eltern wollen, dass du glaubst. Komisch. Wenn sie reden, kann ich in meinen Ohren den Ton ein- und ausschalten. Als hätte ich eine eingebaute Fernbedienung. Manchmal beobachte ich nur, wie ihr Mund sich bewegt und nur Formen rauskommen. Ich habe den gebrochenen Pfeil Blues und weiß nicht, was zu tun. Denn Amor schoss einen Pfeil durch enge und breite Straßen. Er traf direkt in unsere Herzen und wir schworen, uns niemals zu trennen. Das hier ist ein anderer Junge, der singt. Das ist genau derselbe Junge wie in den anderen Songs. Nein, ist er nicht. Der ist irgendwie so selbstsicher und eingebildet. Er wird schon wie Sie. So schlimm. Er müsste mehr Zeit haben, ein Kind zu bleiben und nicht so früh erwachsen zu werden. Als ich diesen Song geschrieben habe, hatte ich meinen ersten feuchten Traum. Davon will ich nichts wissen. Bevor ich herkommen musste, habe ich sie auf Wikipedia gesucht. Und was ist in Swamis Namen Wikipedia? Sie wissen nicht, was Wikipedia ist? Keine Ahnung. Dann verdienen Sie es auch nicht, drin zu stehen. Ist es ehrenvoll, drin zu stehen? Höher kann man im Leben nicht kommen. Im Ernst? Und was sagt dieses Wikipedia über mich? Dass Sie in Ihrem Leben mal coole Sachen gemacht haben. Sehen hat Theaterstücke und Bücher geschrieben. Unter anderem Hirnwäsche und Mystifizierung der Gesellschaft 1968. Er wurde bekannt für die berühmte Demo-Taktik, Polizeiwagen mit Menschenmassen zum Ring und dann die Reifen abzunehmen. Dafür ist er mit dem Carlos the Jackal Revolutionspreis ausgezeichnet worden. Und? Was ist schiefgegangen? Schauen Sie sich an. Sie sind ein alter Muffel geworden, der allein lebt, nie rausgeht und nicht mal Fahrrad fahren kann. Sagen Sie jetzt nichts Blödes und machen Sie nur ja keinen Witz. Es sind jetzt schon 10 Tage. Sie hätten mich längst abholen sollen. Ist es wirklich so schrecklich hier? Ich mag Ihre Bemerkung nicht über meine Familie, über den Swami. Tut mir leid. Ich kann einfach dem Drang nicht widerstehen, dich von deinen verdammten Swamis und Brennnessel-Scones zu befreien. Wenn ich einfach abhaue, einfach in der Nacht verschwinde, was würden Sie tun? Zuerst würde ich dir gratulieren, weil es das ist, was du am dringendsten brauchst. Wenn ich je einen perfekten Kandidaten zum Weglaufen getroffen habe, dann bist du das. Die Person, die ich immer war, würde dich dazu ermutigen wollen. Danach würde ich in höllische Panik geraten. Warum? Weil ich wahrscheinlich längst nicht mehr der Kerl bin, über den du gelesen hast auf Wikipedia. Vielleicht bin ich ja nie der Kerl gewesen. Teufel nochmal, es ist 4 Uhr morgens! Hör zu! Es ist nicht einfach für uns beide, aber wir stecken hier fest, bis sie dich retten kommen. Wir sollten das Beste draus machen. Alle beide. Also gut, wenn du abhauen willst, dann geh. Ich kann dich nicht gegen deinen Willen hier behalten. Morgen früh werde ich bereuen, dass ich das gesagt habe, aber nutze es jetzt, wenn du kannst. Verschwinde! Raus mit dir! Hau ab! Hör mal, du kannst dich nicht einfach in deinem Zimmer einschließen. Das heißt, natürlich kann er, niemand hier würde es ihm verbieten. Und sich in seinem Alter in seinem Zimmer einzuschließen, ist ein gesundes Zeichen. Den Symbolwert davon, den kenne ich. Der ist stark, eine geschlossene Tür, die Welt ausgesperrt. Ich habe das selber gemacht, wenn ich nicht wollte, dass mein betrunkener Vater hereingeplatzt kam. Gleichzeitig... Kann das nicht ewig so weitergehen, Lukas? Früher oder später muss was passieren. Ich bin kein Herzinfarktkandidat, wirklich nicht. Ich falle aus Stress nicht auf der Straße tot um, nein. Aber mein ganzes Gleichgewicht ist aus den Angeln. Nur weil ich mich hier mit den Launen eines heimwehkranken Zwölfjährigen rumschlagen muss, kann ich nicht mal mehr der vertrocknete, misanthropische, uralte Einsiedler sein, der ich nun mal geworden bin. Sie werden sie abschalten! Was hast du gesagt? Ich habe gehört, wie sie davon gesprochen haben. Wer? Was? Marianne und Matthias. Sie werden im Krankenhaus die Maschine, an der ihr Leben hängt, abschalten. Ich bin in keinem Krankenhaus. Ich hänge an keiner Maschine. Ich bin nicht einmal krank. Tag, wo sie es sein werden. Sie wollen, dass sie eine Vollmacht unterschreiben, die ihnen das Recht gibt, sie abzuschalten. Das haben sie gesagt? Dann werden sie eingeäschert. Sie haben kein Testament gemacht, ob sie eingeäschert oder beerdigt werden wollen. Also werden sie einäschern. Und darüber reden sie? Vor dir? Was wollen sie? Wollen? Erde oder Feuer? Er ist in mein innerstes Heiligtum eingebrochen und hat den fragilen Frieden, der hier geherrscht hat, zerstört. Er hat diese verfluchten Songs von 1954, die, wie ich selig den Schlaf der Toten schliefen, aufgeweckt und sie auf einem verdammten Grammophon abgespielt. Und jetzt spielen sie in meinem Kopf wieder und wieder, Tag ein, Tag aus, wie Gespenstermusik von einem Alien gesungen. Ich habe versucht, deine Eltern anzurufen, aber die nehmen nicht ab. Das heißt, sie meditieren gerade. Handys auf Silent Mode gestellt. Den ganzen Tag? Wie auch immer, Lukas, ich bin nicht dazu da, mit 70 noch den Ersatzvater zu spielen. Ich werde organisieren, dass du den Rest der Wartezeit bei deinen anderen Großeltern verbringst. Die haben wenigstens Internet. Und Tofu-Pizza, ohne Zweifel. Dort bist du besser aufgehoben als hier. Sie schmeißen mich also einfach auf die Straße? Ich ebne dir den Weg in die harte Welt. Vor ein paar Tagen warst du es, der unbedingt weg wollte. Ich bin erst 12. Sie sind ein Erwachsener. Sie müssten verantwortungsbewusster handeln. Hör dir doch mal zu. Wer in dieser Welt könnte irgendwas, das dich betrifft, besser wissen als du? Ich geh nicht zu den Großeltern. Die sind echte Zombies. Ich werde einfach von ihr weglaufen, während sie schlafen. Und ich werde nie wiederkommen und nie wieder mit ihnen sprechen, was auch immer passiert. Ja. Zum Glück bleiben mir nicht mehr viele Jahre, in denen ich das bedauern würde. Das heißt, dass ich die Songs von 1954 nie wieder hören kann. Nicht bevor sie tot sind. Willst du sie mitnehmen? Sie wollen sie mir schenken? Nein, ich glaube nicht. Broken arrow. Verschwinde! So, das Bett ist gemacht, Der Rucksack ist weg, obwohl ich die Tür nicht auf und zugehen gehört habe. Trotzdem hat mich etwas aus meinem Traum geholt. Ich hatte mich an einem Ort verirrt, wo ich schon mal gewesen war, der aber keinem Ort glich, den ich je gesehen hatte. Ich hatte die Stromrechnung nicht bezahlt und konnte die drei Songs von 1954 nicht mehr abspielen. I'm known as a wandering minstrel, singing my love song wherever I go. They say I travel this world over, and I've been through the rain and the snow. Es war das Polio-Jahr. 1954. Kinder, die ich kannte, wurden von einem Tag zum anderen krank. Es gab keine Heilung und keine Prophylaxe. Es kam direkt aus der Hölle und forderte Kinder von der Erde, stahl ihnen die Beine. Meine Mutter wollte mich aus der Schule nehmen. Vor allem durften wir nicht mehr schwimmen gehen. Wir mussten Trinkbrunnen vermeiden. Und nur eins war schlimmer, als daran zu sterben, damit zu leben. Eine ausgelöschte Kindheit. 1954. Ich wollte einen Song darüber schreiben, Kinderlähmung zu haben und in einer eisernen Lunge zu leben. Stattdessen habe ich diesen Mist geschrieben. Finally! Can't you see? That's the way it had to be. Finally! Das Lebensmittelgeschäft meines Vaters war pleite gegangen und sie liehen sich rundum von Freunden Geld, das sie nie zurückzahlten. Sie klammerten sich an Strohhalme und vielleicht hatte irgendwer mich in meinem Zimmer meine Songs singen gehört und zu ihnen gesagt, ihr Junge kann Geld für sie verdienen mit seiner Musik, um ihre Schulden zu bezahlen. Broken arrow has broken my weary heart in two. And now es gab ein Songfestival in der Schule und der Musiklehrer wählte mich aus, einen meiner Songs zu singen. Ich war so stolz, bis klar wurde, dass ich die Noten nicht richtig treffen konnte, weil ich im Stimmbruch war. Bei einer Probe tauchte ein Junge auf, der die Noten halten konnte und sowieso eine bessere Stimme hatte als ich. Er sagte zu mir, du bist raus, jetzt bin ich dran. Die Mädchen himmelten ihn an und die Jungs lachten mich aus. Wochenlang malte ich mir aus, wie ich ihn in einer Gasse erwischen und verprügeln würde. Ich wartete auf ihn auf dem Fahrrad. Es hatte geregnet, alles patschnass, feuchte Herbstblätter unter den Rädern. Dann... Also, im Internetladen habe ich das Jahr 1954 eingetippt. Ein Mann namens Pedu hat eine Suchmaschine entwickelt, genannt Wahres Wissen, in die er die Daten aller Tage der letzten 100 Jahre eingegeben hat. Resultat? Beim 11. April des Jahres 1954 soll es sich laut Berechnungen britischer Wissenschaftler der Cambridge University um den bedeutungslosesten Tag des 20. Jahrhunderts gehandelt haben. So, und warum erzählst du mir das? Sie waren dabei. Warum zum Teufel bist du wieder zurückgekommen? Ich wollte dich rausschmeißen. Erinnerst du dich? Das akzeptiere ich nicht. So. Das ist aber mein Haus. Und ich bin Ihr Gast. Lukas, ich bin nicht dazu geschaffen, mit jemandem unter einem und demselben Dach zu leben. Nicht einmal mit lauernden Spinnen. Mit dir bin ich ständig in Alarmzustand. Ja, ich weiß. Darum habe ich die Sache selber in die Hand genommen. Ich habe beschlossen, hier zu bleiben, bis Matthias und Marianne mich abholen. Aber es ist klar, dass es nicht weiter wie vorher sein kann. Darum müssen sich hier Sachen ändern. Ich habe diesen Text im Internetladen getippt. Ich musste für den Ausdruck und die Computerzeit bezahlen. Das waren 1,20 Euro. Hier ist der Rest von dem Geld, das Sie mir gegeben haben. Und worum geht es in diesem bedeutsamen Text? Die neue Hausroutine. Für die Zeit, die ich noch hier bleiben muss. Also, wir stehen jeden Morgen um 9 Uhr auf und gehen joggen oder Nordic Walking. Dann Frühstück mit grünem Tee und Haferkeksen, ohne Salz. Danach. Warte mal, habe ich hier keine Wahl? Danach kalte Dusche und sehen wird Lukas zeigen, wie man sich rasiert. Weil Matthias meint, Rasieren fängt erst mit 14 an. Aha. Obwohl Lukas schon ein bisschen Haarwuchs auf dem Kinn hat. Was noch? Keine Kritiken mehr an Lukas oder seiner Familie. Unmöglich. Zensur bei mir zu Hause. Okay, das ist verhandlungsfähig. Aber nur direkte, sachliche Kommentare. Kein Zynismus. Nur über meine Leiche. Nun, dann werde ich das Zimmer verlassen und wiederkommen, wenn Ihre schlechte Laune vergangen ist. Weiter. Wir werden 2 Stunden pro Tag die 3 Songs von 1954 anhören. Was? Und sehen wird Lukas die Texte aller 3 Lieder beibringen, einschließlich der Duo-Passagen. Bist du zum Masochisten geworden? So kann ich sie im Kopf singen. Bis zu dem Tag, wo sie abschalten und ich die Platten erbe. Aha. Am Abend nur Miso-Suppe und gekochtes Karottenpüree. Dann eine abschließende Sitzung mit den 3 Songs von 1954. Gefolgt von einer 1/2 Stunde Meditation. Das wird nötig sein, um die abscheuliche Musik aus unserem System zu kriegen. Unterschreiben Sie das bitte. Ich unterschreibe gar nichts. Außerdem ist es eine ziemlich einseitige Routine, findest du nicht auch? Betrifft alles nur deine Bedürfnisse. Es gibt gar nichts für mich da drin. Doch, steht im Keller. Ich bin seit mindestens 15 Jahren nicht mehr hier unten gewesen. Das Fahrrad ist völlig verrostet. Steigen Sie auf. Nebenweg. Sie werden es bereuen, wenn Sie es nicht lernen, bevor Sie abkratzen. Ich werde es Ihnen beibringen. Oder mich umbringen. Nichts leichter im Leben als Fahrradfahren. Nichts leichter als stürzen und wieder meine Zähne abbrechen. Stellen Sie Ihre Beine auf beide Seiten. Heute keine Beine. Keine Ausreden, tun Sie es einfach. Drehen Sie ein paar Runden im Keller und dann gehen wir nach draußen. Nach draußen? Bist du wahnsinnig? Ich zeige es Ihnen. Sie sind dran. Ich zeig's Ihnen. Steigen Sie auf. Ich werde das nicht tun. Doch, verdammt nochmal. Weißt du die Notfalltelefonnummer? Schluss mit dem Quatsch. Wie macht man diese Metalltür auf? Mit einer Fernbedienung. Die ist irgendwo. Mach die Türen hier auf. Du weißt nicht, was hinter dieser Tür steckt. Doch, die Straße. Eine Straße, die ich kaum noch betrete, wo ich niemanden treffe und mit niemandem reden möchte. Ich gehe höchstens ein Frühstückscroissant und etwas Käse kaufen. Dann beeile ich mich, um so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. So, da ist noch was. Keine Croissants und kein Käse mehr. Das ist schlechtes Cholesterin. Was bleibt mir denn noch an Genüssen? Miso-Suppe, die drei Songs von 1954 und Fahrradfahren. Ich kann dieses Fahrrad nicht fahren, ohne mich zu demütigen. Es ist mitten in der Nacht, die Straße ist leer. Wenn sie umfallen, wird das niemand sehen. Sie stehen wieder auf und steigen wieder aufs Fahrrad. Die Straße ist nicht leer. Die beobachten mich, wenn ich schwanke. Die verhöhnen mich, wenn ich mich wie ein Alien benehme. Wer? Die anderen Kids, die mich auslachen, weil ich im Stimmbruch bin, weil ich die Noten nicht halten kann, weil ich Angst habe. Drei Songs von 1954. Alien hat keine Angst. Der ist allmächtig. Überhaupt nicht. Die werden mich vom Rad reißen wie 1954 und ich stürze auf die Fresse und verliere wieder meine Vorderzähne. Na, meine Kronen. Deshalb müssen Sie jetzt auf diesem Fahrrad fahren, um denen von 1954 zu zeigen, dass Sie es können. Treten Sie auf die Pedale, da ist nichts dabei. Da ist alles dabei. Da sind 50 Jahre Panik dabei. Das ist alles eine Frage des Gleichgewichts. Alles eine Frage von Panik. Steigen Sie auf. Du wärst nie hergekommen. Bin ich aber. Drei Songs 1954. Hörspiel von David Zane Meyerowitz. Mit Rüdiger Vogler als Zane und David Weil als Lukas. Ton: Peter Awa und Iris König. Regieassistenz: Maya Markwort. Regie: David Zane Meyerowitz. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014. Dramaturgie und Redaktion: Regine Arem.